Dies sind unsere aktuellen Themen. Thomas Schwarz im Kreistag verabschiedet, Holtorf freut sich über Ortsumgehung und Hoya verliert gegen Langenhagen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Kreisrat Thomas Schwarz verlässt die Verwaltung des Landkreises Nienburg. Er wird beim Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover das Amt des Geschäftsführers übernehmen. Am 1. Juni 2009 war er für 8 Jahre als Kreisrat gewählt worden. Zuständig war er für die Bereiche Bauen, Umwelt und Regionalentwicklung. Am 31. März 2016 ist somit nach knapp 7 Jahren Schluss. Vergangene Woche wurde der neue Entwurf des Bundesverkehrswegeplans veröffentlicht. Mit maximaler Dringlichkeitsstufe wurde dabei die Ortsumgehung Nienburg-Rosen bewertet. Gelder für das rund 28 Millionen Euro teure Projekt sind folglich bereits zurückgestellt. Baubeginn könnte bereits in den nächsten 8 bis 10 Jahren sein. Freude bei Holtorfs Ortsbürgermeisterin Cornelia Feske und Ortsratsmitglied Markus Feil. Wir sind einfach nur glücklich, dass wir auch dazu beitragen konnten, dass so eine Maßnahme für den Norden hier genehmigt wurde oder angegangen wird. Ich bin sehr zufrieden. Also ich glaube, wir haben auch gut gekämpft, viel gekämpft. Ziel ist natürlich, das schnell umzusetzen. 5 bis 7 Jahre hatte ich ja als Ziel genannt. Der Bund sagt 9,5 Jahre. Aber warum soll man nicht guter Hoffnung sein? Zu einem Brandeinsatz der Feuerwehr kam es gestern Nachmittag an der Hannoverschen Straße in Nienburg. Gegen 16.45 Uhr geriet ein Lagerfeuer am Fußweg im Bereich des Meerbaches außer Kontrolle. Vermutlich haben Kinder dieses angezündet. Der kleine Brand konnte schnell gelöscht werden. Zu Schaden kam niemand. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Hoya Dukes verloren am Wochenende ihr 14. Saisonspiel in der Basketball-Bezirksliga. Am Ende stand es in Langenhagen 56-62. Die Hausherren gingen zunächst in Führung. Zur Halbzeit lagen die Grafenstädter jedoch vorn. Im dritten Viertel konnte der Abstand sogar auf 10 Zähler vergrößert werden. Langenhagen baut mit diesem Sieg die Tabellenführung aus. Hoya bleibt Sechster. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.